Sunday Service und diese zarten Handclaps Hintergrund, die gehören Fortet alias Kieran Hebden. Der hat gerade eben eine Platte veröffentlicht, ziemlich unbemerkt ist die erschienen, ohne viel Presse, ohne viel Brimborium, was ein bisschen verwunderlich ist, weil er ja schon eine ziemlich bekannte Person ist und sowohl seine Einflüsse wichtig sind, als auch er immer sagt, wer ihn beeinflusst und das, sage ich mal, dann auch immer so einen kleinen Adelsschlag, so einen Ritterschlag bewirkt. Und ja, diese Platte hier, Beautiful Rewind, bei einem kleinen Label namens Tex Records erschien. Ich weiß gar nicht, ob sie auch auf CD gibt, ich habe die Vinyl erstanden und ist auch ziemlich mager beschriftet eigentlich. Nicht viel Infos drauf, aber auf jeden Fall 2013 erschien, kann auch schon sein, dass sie ein halbes Jahr draußen ist, weiß ich nicht wirklich genau. Auf jeden Fall eine spannende Platte, eben gerade war der Track Your Body Jaws zu hören. Und Kieran Hebden soll es jetzt auch erstmal gehen, die nächsten Minuten sozusagen hier beim Sunday Service. Einer, der ja gelobt wird von Caribou, von Damon Albarn, von Devendra Bernard und auch von Kieran Hebden alias Fortet. Das ist William Onye Abor, so heißt er, ist ein nigerianischer Musiker, der zwischen, weiß ich gar nicht, Mitte der 70er, Anfang der 80er diverse Platten veröffentlicht hat und der auch mal in anderen Ecken der Welt gelebt hat, nicht nur in Nigeria. Und dessen Musik wird jetzt wieder veröffentlicht. Who is William Onye Abor heißt dieses Album. Und hier kommt sein Track, der ist auch locker mal 7 Minuten lang, Atomic Bomb. We'll be right back. mean you're gonna explode. I'm gonna explode. Watch out. I'm gonna explode. Like atomic bomb. Thank you. telling me, how do you feel? I want you realize, women, the way I feel in me. How do you feel? I'm gonna explode. You mean you're gonna explode? I'm gonna explode. I'm gonna explode. Like atomic bomb. Atomic Bomb, das war William Onyeabor. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht, aber auf jeden Fall wird es so geschrieben. Er kommt aus Nigeria, hat mal eine Zeit lang in Russland studiert, wie ich gerade gelesen habe, und ist dann Mitte der 70er zurück nach Nigeria gegangen, um dort Musik zu machen, und hat zwischen 78 und 85 acht Alben aufgenommen. Atomic Bomb, gerade eben aus dem Jahre 78, ein früherer Track von ihm. Irgendwie so Lo-Fi-Funk, den er gemacht hat, mit vielen Synthie-Einflüssen dabei. Und die Musik, alles selbst eingespielt, alles selbst aufgenommen, und die Texte, ja, haben sich über Krieg, Imperialismus und um politische Korruption gedreht. Er ist immer noch als Geschäftsmann aktiv, arbeitet und wohnt in Enugu, ich glaube, das ist irgendwo in Nigeria, und ja, wird auf jeden Fall verehrt von vielen, vielen Musikern, Caribou, Damon Albarn und eben auch Kieran Hepton alias Fortet, und der Track gerade eben von dem Album Who is William Onyeabor, gerade eben frisch erschienen auf Luaka Bob. Mit Fortet soll es auch noch weitergehen mit einem Track von seinem Album Beautiful Rewind. Hier der Track Bukla von Fortet. Bukla. Bukla. Mit seinem Track Bukla vom neuesten Album Beautiful Rewind. Wirklich eine ziemlich ungewöhnliche Platte. Fortet hat sonst eigentlich eher so andere Sounds. Hier geht es wirklich ziemlich straight zu, teilweise wie bei dem eben gehörten Track, und alles auch ein bisschen miteinander vermischt, die Songs, und eigentlich keine Grenzen zu erkennen zwischen den einzelnen Tracks. Und ja, so gehört sich das eigentlich. Wenn jemand spannende Musik macht, dann soll das nicht nur Strophe, Refrain haben und 3 Minuten lang sein, sondern vielleicht auch mal eine ganze Platte lang gehen und alles ineinander überfließen. Fortet auch begehrt als Compiler von Remixen, und Da, da gibt es eine Reihe, nennt sich Late Night Tales. Die haben schon so einige bekannte Leute am Start gehabt. Und im letzten Jahr hat Fortet dort eine Compilation zusammengestellt. Das Ganze als Doppelalbum, also Doppelvinyl. Und auch gerade eben erst von mir entdeckt worden. Deshalb soll das für euch nochmal hier ein bisschen dargeboten werden. Erstmal ein Track und dann ein bisschen mehr zu dieser Compilation-Reihe. Der Song ist von Kushik, Battle Rhymes for Battle Times. This time, but I'm still waiting for a line. I remember days that didn't end like this. I got battle rhymes for battle time. Someday I'll make it mine. But I know you've done it to me. Now you've done it to me. So ein Track von Kushik, der da hieß Battle Rhymes for Battle Times. Einer von vielen Songs, der hier drauf ist auf der Compilation Late Night Tales, kompiliert von Fortet. Kieran Hepton hat ja ziemlich viele Einflüsse auf seinen Alben. Dialogue, Pause oder auch Rounds hießen die, die er veröffentlicht hat. Mit dem neuen kommt noch ein neues dazu, Beautiful Rewind. Und ja, seine Musik nicht nur elektronisch, auch er ist ja auch noch bei so einer Post-Rock-Band dabei, die es leider nicht mehr gibt, glaube ich, aber die auch wundervolle Platten veröffentlicht hat. Und man kann diese ganz vielen Einflüsse, die er hat, auf dieser Compilation wundervoll heraushören, neben dem gerade eben gehörten, was so schön knisterte, was glaube ich aber auch dazu gehörte vom Knister-Sound her. Das war nicht etwa irgendwie eine zerkratzte Platte, sondern das wurde irgendwie so reingesampelt oder das war eine ganz alte Aufnahme, wo man keine besseren vielleicht Bänder mehr hatte. Es gibt Jazz-Geschichten hier drauf mit Joe Henderson, es gibt Hip-Hop mit Matt Villain, es gibt Jay Saunders ist dabei, es ist Tortoise, also eine Band aus dem Post-Rock-Umfeld, Grave Diggers mit, sag ich mal, eher auch so Hip-Hop-lastigen Zeugs, Manitoba ist mit dabei, Fairport Convention, also von den 60er Jahren bis hin zu neueren Sounds hat Fortet hier alles mögliche kompiliert und das Gute ist, er hat es nicht gemischt miteinander, sondern es ist wirklich einfach Track an Track sozusagen hier aufgelistet. Ich glaube, das zu mischen würde erstmal nicht richtig funktionieren, weil es unterschiedlich ist und es wäre auch nicht spannend, weil das alles sowieso nur computergeneriert ist und sich auf den Mix drauf ankommt und auf die Auswahl hier auf jeden Fall. Noch ein Track von Late Night Tales, Fortet mischt hier oder kompiliert. Der Track kommt von Manfred Mann's Chapter 3 und heißt One Way Glass. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert, weil ich musste die Rille gerade noch suchen beim Quatschen und hoffe mal, dass es jetzt auch einigermaßen stimmig ist. Thank you. Musikalisch zwischen 60s Pop und Jazz, auch bei diesem Track hier, beides eigentlich sehr schön rauszuhören. Das war Manfred Mann's Chapter 3 mit dem Track One Way Glass und das, wie gesagt, ein Track auf der Compilation Late Night Tales von Fortet kompiliert, erschien schon 2012, wie ich rausgefunden habe, aber trotzdem eigentlich die Musik da drauf zeitlos gut. Ich finde solche Compilations immer gar nicht schlecht, weil man da selbst mal auf neue Sachen kommt. Ich bin kein großer Fan von irgendwelchen computergenerierten oder programmgenerierten Playlisten. Ne? Magst du dies, magst du das? Das wird dann irgendwie doch ein bisschen zu einfach. Sondern wenn ein Mensch dahinter steckt, der irgendwie guten Geschmack hat, dann weiß ich, dass das teilweise gute Sachen sind, wo ich mich auch dann für begeistern kann, zumindest teilweise. Und so ein Label mit Bildungsauftrag, was immer gute Compilations herausbringt, dazu gehört auch Soul Jazz Records, das Londoner Label, veröffentlicht eigentlich jedes Jahr mehrere gute Compilations. Ganz frisch ist rausgekommen Punk 45, da geht es um Punk aus den USA, also Underground Punk in the United States of America, Volume 1 das Ganze. Darauf gibt es einen ganzen Haufen von Punk-Sounds, hier zum Beispiel The Urinals mit I'm a Bug. We'll be right back. Das waren The Urinals mit ihrem Track I'm a Bug. Erschien das Ganze 79, die Band aus Los Angeles. The Urinals, eine von vielen, die auf dieser Compilation Punk 45 drauf sind. Untertitel übrigens Kill the Hippies, Kill Yourself, The American Nation Destroys Its Young. Ja, die Musik hier kompiliert aus den Ende 70er, Anfang 80er. Punk war in den USA damals eigentlich gar nicht so groß. Irgendwie waren die Medien mehr auf England und die Sex Pistols gerichtet, aber auch in den USA gab es so, ich sag mal, Neopunk, Garage Sounds, die sich dann irgendwo in diese Richtung entwickelt haben. Neben The Urinals sind hier auch drauf Bands bekanntere wie Pierre Ubu zum Beispiel, Tuxedo Moon kennt man vielleicht noch, mein Gott, wer ist hier noch drauf? Flaming Groovies, Johnny Thunders and the Heartbreakers, eine von oder mehrere von vielen, vielen Bands, die hier drauf sind. Dazu richtig viel Liner Notes zu den Bands, zur Punkgeschichte in den USA, sei es Kalifornien, sei es die andere Küste um New York und Boston. Auf jeden Fall kann man auch hier nochmal so ein bisschen Sachen dazulernen, wenn man das damals versäumt hat, so wie ich zum Beispiel. Noch ein Track von dieser Punk 45 Compilation und zwar von The Normals, Almost Ready. Almost Ready, das waren The Urinals, richtig klasse Song, wie ich finde, von der Compilation Punk 45, eine kleine Nachhilfe, was den Punk, den frühen Punk in den USA betrifft. Das Ganze, wie gesagt, erschien auf Soul Jazz Records, dem Label mit auf jeden Fall irgendwie schon Bildungsauftrag und da ist gerade noch eine andere Compilation erschienen im Sommer und zwar Studio One Scar Fever aus den Studio One Archiven, auch kompiliert von den Soul Jazz Leuten. Scar Musik und auch da haben wir mal rein. Jackie Opel hier mit dem Track Old Rockin' Chair. So when Tja, großartige Musik hier vom Soul Jazz Label, von der Compilation Studio One Scar Fever. Hörten wir gerade eben Jackie Opel mit dem Old Rockin' Chair. Neben Jackie Opel sind auch bekanntere Leute hier drauf, wie die Scatterlights natürlich, The Ethiopians, Don Drummond, The Wailers und noch viele, viele andere. Und ja, wer sich für Ska-Musik interessiert und für Studio One Label, sei das hier auf jeden Fall wärmstens ans Herz gelegt. Und auch die nächste Compilation kommt aus dem Hause Soul Jazz Records. Da geht es um New Orleans Funk. Da gab es schon so einige Ausgaben vorher. Dieses Mal ist Volume 3, also Volume 3 sozusagen an der Reihe, auch gerade eben erst vor einigen Monaten erschienen. The Meters kann man hören, Lee Dorsey, Professor Longhair und hier ein Track von Elridge Holmes, If I Were a Carpenter. If a tinker was my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? See my love through loneliness, see my love for sorrow. I've given you my If I was a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box and soft shoes shining? If I worked my hand in wood, would you still love me? Answer me, say yes I would. I would put you above me. If I was a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If I was a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Honey, would you have my baby? I live under the bridge, I live under the trees, I do magic tricks for money, woo. Sunday Service, und das gerade eben war doch ganz großartige Musik, oder? Xenia Rubinos hörten wir. Die kommt aus den USA, wohnt in New York, wenn ich das richtig sehe, und hat hier mit Magic Tricks eine ganz, ganz tolle Platte rausgebracht. Und dieses hier Album der Woche beim Sunday Service. Magic Tricks, dieses Album erschien schon in den USA letztes Jahr, aufgenommen sogar schon vor 2 Jahren, 2011. Aber jetzt gerade eben erst schwappt diese Platte hier rüber und ist als Import erhältlich, noch nicht mal, also regulär über Vertrieb, sondern man muss schon irgendwie ein bisschen in gute Plattenläden gehen, um sich diese Platte zu besorgen. Und ja, Xenia Rubinos hat vom Stil her, sage ich mal, ziemlich viel, was auch Tuneyards alias Meryl Garbus hat, was die Intonation ihrer Stimme betrifft und was auch die Sounds betrifft, Schlagzeug, Rhythmuswechsel und all so ein Kram, das ist relativ ähnlich und von daher, ja, ihr wisst, ich mag sowas, ne? Das war auch hier Platte, da war auch eben gerade bei der Track Help zu hören und hier ein weiterer von ihr, Whirlwind. I'm Little Wind, ein Track von Xenia Rubinos vom Album Magic Tricks. Und gerade eben ihre Stimme, da war eigentlich kein richtiges Wort zu hören, kein Gesang, sondern eher so Laute, die sie von sich gegeben hat. Auch das ein Verweis an Meryl Garbus von den Tuneyards, die das manchmal auch relativ ähnlich macht. Jetzt kann man sich fragen, wer war zuerst da und wer klaut hier von wem? Das ist eigentlich ziemlich egal, weil wenn das gut gemacht ist und was Eigenes hat, finde ich das auf jeden Fall legitim, das, sage ich mal, zumindest ein bisschen hier zu kopieren. Xenia Rubinos spielt Synthesizer und singt dazu. Die anderen Sachen, Rhythmen, also ein Kram, ich weiß nicht, ob sie das selbst programmiert oder ob da Leute das im Studio dann für sie machen und einspielen. Auf jeden Fall ist es hier eine tolle Debütplatte, die sie veröffentlicht hat, und demnächst kommt sie auch auf Tour, spielt ein paar Konzerte in Deutschland, und ich glaube, das wird sicherlich spannend, sich das Ganze anzusehen. Termin habe ich gerade nicht parat hier, aber vielleicht einfach mal auschecken, wenn ihr da Lust zu habt. Auf jeden Fall diese Platte hier, Magic Tricks von Xenia Rubinos, ist hier Platte der Woche beim Sunday Service, und ein weiterer Track von ihr zu hören, Hair Receding. Won't Das war Xenia Rubinos mit ihrem Track Hair Receding vom Album Magic Tricks. Garantiert gitarrenfrei, da sind keine einzigen Gitarrenseiten drauf zu hören, sondern nur Keyboard-Sounds, aber die ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. Das Album hier, Magic Tricks, Album der Woche beim Sunday Service, dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Mit Ebony Bones geht's weiter von ihrem Album Behold a Pale Horse, auch schon im August erschienen. Hier nochmal ein kleiner Nachschlag mit dem Track While the People Sleep. People Sleep, Ebony Bones, der Track von ihrem aktuellen Album Behold a Pale Horse. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ein letzter Track kommt von Magic Arm vom Album Images Rolling. Hier ihr Track Put Your Collar Up. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you. surely to the shore.